Okay, also ich habe Go Live gedrückt und ich hoffe jetzt einfach mal, dass es schon aufzeichnet. In diesem Sinne wünsche ich, ja, herzlich willkommen zum Monero Stammtisch, einem monatlichen Format, was wir mit dem Monero Mumble hier jetzt relativ konsequent schon durchziehen. Und genau, heute ist der 14. Juli, das heißt, wir sind so zwischen den Hardforks, aber die Zeit kann man ja trotzdem nutzen, um über ein paar Neuigkeiten zu reden. Die GUI habe ich mir runtergeladen, die 14.1, die können wir auf jeden Fall nochmal besprechen, hattest du ja auch schon gemeint, Krisha. Aber ja, erstmal hallo in die Runde. Genau. Hallo Alex, hallo Till. Hallo Alex, hallo Krisha. Wunderbar. Und einen Gast haben wir auch, den Lukas, glaube ich, ne? Oder ist er schon wieder weg? Ich sehe es gerade nicht, doch, ist noch da. Der ist noch da. Spricht nicht mit uns, nur schreibt. Hat sich noch nicht gemeldet. Genau. Ja, was habt ihr im letzten Monat so gemacht? Ja, wir können mal drüber sprechen, dass eben die neue GUI-Wallet von Monero released wurde, die offizielle. Ja. Das war ja ganz interessant. Mittlerweile sind wir bei Version 0.14.1.0, Boron Butterfly auch genannt. Und die wurde jetzt vor knapp 2 Wochen veröffentlicht. Natürlich für die gängigen Betriebssysteme Windows, Mac, Linux. Und da gibt es so ein paar Erneuerungen, die dann doch schon recht offensichtlich sind, die vor allen Dingen so das UI betreffen. Zum Beispiel gibt es jetzt ein White Theme. Das ganze Adressbuch wurde redesigned, dass es ein bisschen logischer, schöner aufgebaut ist. Genauso das History-Feld, also die vergangenen Transaktionen. Mittlerweile kann man auch auf Updates prüfen innerhalb der Wallet. Früher war es ja so, die Wallets nach einem Hardfork oder so, die haben immer noch weiter funktioniert, haben aber nicht wirklich angezeigt, dass man auf einer alten Blockchain ist. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Und die haben halt auch nicht über neuere Software-Updates informiert. Musste man immer up-to-date bleiben, über Reddit oder halt auf der Webseite von Monero schauen, bevor man die Wallet benutzt, ob man noch die aktuelle Version hat. Das muss man jetzt nicht mehr tun. Gleichzeitig wo bekomme ich denn die Nachrichtigung? Also ich glaube, sobald du die Wallet startest, kommt eine Meldung. Okay, ja. Ja. Und den Trezor Model T und Ledger Nano X werden jetzt unterstützt, um eine Wallet zu erstellen. Und was jetzt auch neu eingeführt wurde, ist das sogenannte Blockchain Pruning. Habt ihr es mitbekommen? Ja, das Blockchain-Pruning habe ich mir auch heute nochmal angeguckt. Da hatten wir beim letzten Mal kurz drüber gesprochen, als ich gesagt habe, ich wollte dieses Projekt mal machen mit so einem Standalone-Gerät für eine Bitcoin-Wallet und quasi dann auch schon direkt mit dem Pruning anzufangen. Also wenn ich das richtig gelesen habe heute, dann ist das Pruning ja schon länger möglich, seit Februar, also seit der Version 14. Und das hat auch mit der GUI gar nichts zu tun, sondern es muss über die Kommandozeile erfolgen. Also das heißt, das ging seit Februar und geht jetzt eben auch weiterhin. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist für das Pruning erforderlich, dass ich einmal komplett gesynkt habe, also ein Full Node synchronisiert habe und erst danach kann ich das Pruning aktivieren. Also das heißt, ich kann nicht bei Null mit Pruning anfangen, sondern ich muss erst 100% Entschuldigung, synken. Und dann kann ich erst das Pruning aktivieren. Und auch dann, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, werden 2/3 des Volumens werden verkleinert, also des Blockchain-Volumens. Aber alle Blöcke, die danach wieder neu synchronisiert werden, die werden nicht automatisch gepruned. Also das heißt, rein theoretisch müsste man diesen Vorgang regelmäßig wiederholen. Habt ihr da nähere Einsichten oder könnt ihr mir da irgendwie widersprechen? So habe ich das auch verstanden, wie du das sagst, dass man quasi, das lohnt sich halt für alle, die einen Full Node haben und den Speicherplatz aber auf ihrem Gerät benötigen. Die müssen ja nicht die ganzen alten Sachen da mitschleppen. Da kann man auch irgendwo mal einen Punkt finden, wo man sagt, okay, ab hier brauche ich nichts Neueres. Allerdings ist ein Full Node natürlich immer noch besser, vor allem wenn man halt den Full Node öffentlich schaltet, dass andere Leute darüber synken können. Aber er muss ja, also wenn ich jetzt sage, es ist ein Speicherproblem, ein akutes, dann nützt mir das Pruning ja erstmal nichts, weil ich ja trotzdem erst die komplette Historie, also ein Full Node synchronisieren muss. Und erst danach kann ich sagen, okay, jetzt von den 65 Gigabyte will ich jetzt zwei Drittel weghaben. Dann kann ich das Pruning aktivieren. Aber ich muss erstmal die komplette Blockchain ziehen. Ja, also bei mir auf dem Laptop zum Beispiel, da war ein Full Node drauf. Aber ich hatte halt nur noch irgendwie 30 Gigabyte frei. Und dann war das schon immer ein bisschen stressig. Und ja, okay. Jetzt mit dem Pruning einmal aktiviert und ich habe wieder viel Platz. Und was ich auch nicht vorhersagen kann, ist, wenn ich sage mal, ich mache mir jetzt einen Full Node, aktiviere dann, wenn er voll synchronisiert ist, das Pruning, dann macht er das einmal und schmeißt dann eben zwei Drittel weg an Speichervolumen. Und die nächsten Blöcke, die dann kommen, die speichert er ja wieder voll, also nicht gepruned. Und wenn ich dann ein Jahr später wieder das Pruning durchführe, muss ich dann vorher erst die komplette Historie wieder herstellen oder kann er mit dieser einmal schon bereits geprunten Blockchain plus die neuen Blöcke das dann auch nochmal prunen? Also das wäre auch nochmal so ein Punkt, den da habe ich jetzt nicht zu gefunden, ob das geht oder ob das nicht geht. Darüber habe ich auch nichts gelesen und ich kann es ja auch nicht beantworten. Ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass es einfach so funktioniert, dass man das nochmal machen kann. Ist ja auch für Smartphones ganz interessant, dieses Pruning, ne? Dass man quasi immer noch einen Full Node hat, aber nicht mehr die gesamte Blockchain darauf behält. Ja, aber auch auf dem Smartphone müsste ich dann erstmal die vollen 65 Gigabyte runterladen. Dann kann ich prunen und danach habe ich erst wieder den Speicherplatz verringert. Was man aber auch dazu sagen muss, die Blöcke, die aktuell entstehen, sind ja viel geringer in ihrer Größe, als sie es früher mal waren. Ja. Die Blockchain wächst mittlerweile ja langsamer, als sie es mal getan hat, wegen Bulletproofs unter anderem und sonstigen Optimierungen, die noch gemacht wurden. Und was ich auch noch mal als wichtigen Hinweis mitgenommen habe, war, dass dieses Pruning erstmal parallel läuft, ne? Also das heißt, ich lade jetzt diese 65 Gigabyte runter, dann erstelle ich eine geprunte Version der Blockchain, die er in ein separates Verzeichnis schreibt. Das heißt, eigentlich ist die Blockchain dann nochmal ein Drittel größer, also der Speicherbedarf auf dem Rechner. Mhm. Und wenn diese geprunte Variante der Blockchain erstellt ist, dann erst kann ich auch die alte Blockchain, also das Verzeichnis, löschen. Also, ist auch mega interessant, wie das gemacht wird. Da wird ja zufällig ausgewählt, welche Daten behalten werden und welche gelöscht werden. Damit nicht alle Leute die gleichen Daten löschen, wird das halt so gemacht, dass geprunte Blockchains immer unterschiedlich sind. Echt? Also das wäre jetzt mal meine Frage gewesen. Wie sieht das denn genau aus? Also von meinem Verständnis her können wir uns ja die Blockchain vorstellen wie so ein Baum, mehr oder weniger, wo halt immer wieder, also die Blätter sind sozusagen Transaktionen, Alice schickt an Bob so und so viel Monero, dann wird das gehasht, dann werden die Transaktionen in einem Block gehasht, dann wird der Block gehasht und so weiter. Und deswegen wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wie entscheidet man, welche Daten überfällig sind und welche nicht? Weil bei Monero haben wir ja nicht das gleiche Setup wie bei Bitcoin, wo wir sagen können, ach ja, der Output wurde schon gespendet, den können wir für alle Zeiten verwerfen, mehr oder weniger. Weil bei Monero verstecken wir uns ja unter den Unspent Transaction Outputs, weil alle Outputs so scheinen, als ob sie potenziell unspent wären. Deswegen den Ansatz, den du gerade beschreibst, das ergibt für mich Sinn, dass wir halt sagen, ja, wir spielen einfach das Nummernspiel, wenn, keine Ahnung, 1000 Nodes im Netzwerk existieren und jeder hat praktisch eine einzigartige Kopie, die in irgendeiner Weise gepruned ist von der Blockchain, dann ergibt das Ganze im Netzwerk wieder ein vollständiges Bild. So soll es sein. Weißt du dazu noch mehr, Till? Ja, ich paste mal eben den Artikel hier in den Chat. Das war das, was ich heute gelesen habe. Und da ist zum Beispiel in dem ersten Absatz hier, what is pruning? Pruning is the process of removing non-critical blockchain information from local storage. Also das heißt, es werden nicht ganze Transaktionen weggeschmissen, sondern nicht kritische Informationen von Transaktionen. So habe ich das zumindest verstanden. Und ein Achtel der Blockchain bleibt aber unverändert. Also das heißt, ein Achtel der gesamten Blockchain wird nicht gepruned. Da hast du jetzt was falsch verstanden. Warte mal, ein Drittel der Blockchain werden nicht gepruned. Nee, Nee, das, also ein Drittel des Speichervolumens bleibt nachher. Aber wenn du mal guckst, hier bei Pruning Savings, der zweite Absatz. Ja. Monero Pruned Nodes will only prune 7/8, also 7/8 of the prunable transaction data. Genau, 7/8 von dem prunable, also das, was man überhaupt wegwerfen kann, nicht von dem gesamten. Verstehst ja. du? Das ist ein Unterschied. Ja, aber aller Transaktionen. Also 7/8 aller Transaktionen. Und 1/8 bleibt voll existent und wird zum weiteren Synchronisieren verwendet. Man könnte auch 8/8 davon verwerfen, theoretisch, ne? Das genau. Ist nur also, ein, ist das so, also 7/8 werden gepruned und das macht ein Speichervolumen von 2/3 aus, was ich dadurch einspare. Genau. So lese ich das. Es wäre theoretisch noch ein bisschen mehr drin, aber man macht das halt nicht. Man belässt 1/8 von dem unnötigen Daten quasi, so als Sicherheit, ne? Und das ist halt völlig zufällig, wie das, wie dieses 1/8 von welche Transaktionen das sind. So lese ich auch. Und vor allen Dingen schreibt er ja auch, also dass insbesondere die neueren Blöcke in dieses letzte Achtel fallen, die beibehalten werden, was ja auch Sinn macht, weil genau die ja beim Synchronisieren am wichtigsten sind, ne, die aktuellen Blöcke. Einer im YouTube-Chat fragt, wird es in Zukunft auch Nodes geben, die das Pruning nicht verwenden? Im Moment ist das der Default. Ja. Also muss man manuell also machen. Wollte ich gerade sagen, dass das Pruning muss manuell über die Kommandozeile erfolgen. Im Default ist das Pruning nicht aktiv. Und soweit ich heute, also ich habe heute Morgen erst die neue GUI installiert, da habe ich diese Option auch nicht gefunden. Also es scheint im Moment wirklich eine reine Kommandozeilenoption zu sein und das eben, wie gesagt, im Default aus und nur optional an. Also meine Full Nodes, die online sind, auch für andere Leute, die habe ich nicht gepruned. Die sind nach wie vor komplette Full Nodes. Ja. Also, und ich meine, für alle, also die Antwort darauf auf die Frage ist ja eigentlich ein ganz klares Ja. Es wird immer Nodes geben, die die komplette Transaktionshistorie haben, oder? Weil, wenn wir nur noch geprunte Nodes im Netzwerk hätten, könnte ich mir dann, wenn ich eine neue Node aufsetze, überhaupt die komplette Transaktionshistorie runterladen? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Wenn ich alle wollte ich gerade sagen, also du musst ja rein theoretisch hat ja jeder 1/8 der originalen Blockchain, also der ungeprunten Blockchain. Und bei zigtausend Usern ergeben sich dann eben aus diesen unterschiedlichen 1/8 dann irgendwann eine gesamte Blockchain. Und wie gesagt, du musst ja sowieso erst die komplette Blockchain einmal synken, bevor du überhaupt prunen kannst. Also das heißt, du musst eine vollständige Kopie bei dir auf dem Rechner erstmal vorhalten, bevor du überhaupt das Pruning aktivieren kannst. Was ich ja ehrlich gesagt ein bisschen seltsam finde, aber ist halt so. Wäre ja dann doof, wenn man alle Full Nodes jetzt prunen würde, dann würde das ja gar nicht mehr funktionieren, weil niemand mehr die volle Blockchain initial laden würde, weil ich glaube nicht, dass es im Moment schon funktioniert, dass das Netzwerk das mit diesen 1/8 hinkriegt, daraus sich wieder die volle Blockchain zu bauen. Aktuell ist immer noch so, aktuell ist immer noch so, dass der sich die komplette Blockchain von den kompletten Full Nodes holt. Und meine nächste Frage wäre jetzt, wenn ich eine Full Node betreibe und ich prune die, dann könnte es doch sein, ich verwerfe rein zufällig Transaktionsdaten, die mir selber gehören. Und dann müsste ich doch, wenn ich eine Transaktion tätige, die auf diese Daten zugreift, eine andere Node im Netzwerk anfunken und sagen, gib mir das mal, oder? Eigentlich nicht, weil also in diesem Artikel steht ja, Pruning is the process of removing non-critical blockchain information. Also das heißt, bei diesem non-critical würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass er sagt, alle Blockchain-Information, die meine Wallet betreffen, sind natürlich critical für mich. Die werfe ich nicht weg. Okay. Ja, hier steht's. Also würde ich jetzt sagen. Ja, sehe ich auch so. Wir haben jemanden, der sich hier in Jitsi gehängt hat. Hallo, wer bist du? Hi, ich bin Tobi. Tobi, servus. Mahlzeit. Tobi ist ein Zeuge IOTAs und hat den IOTA-Tipbot für Telegram programmiert. Kommst du von der Telegram-Gruppe? Also als Zeugen IOTAs würde ich mich weniger bezeichnen. Das war ein Spaß. Betreibe Forschung in dem Gebiet hobbymäßig und finde das Protokoll und die Ideen, die die dahinter haben, ganz interessant. Habe mich damit eingehend beschäftigt und finde die Vision dahinter ganz gut. Aber als Zeugen würde ich mich eben nicht bezeichnen, einfach weil ich niemanden davon überzeugen möchte, sondern weil ich glaube, dass jeder selbst entscheiden muss, was er gut findet, was er schlecht findet. Ich bin auch nicht da, um euch zu sagen, IOTA ist super, sondern IOTA hat wie viele andere Kryptowährungen auch eben seine eigenen Probleme, die es zu lösen gilt. Und da haben viele Kritik und das finde ich auch berechtigt. Ohne Kritik könnten wir gar nicht uns verbessern. Und dass ich jetzt sagen würde, ich finde, IOTA ist das Beste, was es gerade gibt, das stimmt auch nicht. Ist ja auch ein Monero-Podcast. Richtig. Ja, cool, ja, schön, dass du mich vorgestellt hast. Ich erzähle mal weiter, was in der GUI noch jetzt neu ist. Und zwar kann man jetzt die Preise sich auch in Fiat-Währungen anzeigen lassen. Also wenn man jetzt einen bestimmten Betrag sendet, sagen wir 0,2 Monero, dann steht auch der Betrag in Euro, der entsprechende Betrag in Euro da. Auf macOS können wir das Wallet jetzt im Fullscreen nutzen. Und es gibt noch einen Haufen anderer kleiner Verbesserungen, was die Stabilität und das User Interface betreffen. Also für Linux kann ich vielleicht noch sagen, da gab es auch vorher immer noch diesen Fensterrahmen, der ist jetzt weg. Also das heißt, das Monero-Fenster ist jetzt rahmenlos. Okay. Wie sind so eure Erfahrungen mit der GUI Wallet? Funktioniert die bei euch? Also ich habe mir die heute mal runtergeladen, weil jetzt mehrere Leute in der Gruppe, also in der Telegram-Gruppe und du, Krisha, ja meinten, die wäre so geil. Und mein erster Eindruck, ich hatte jetzt gerade keine Wallet auf dem Rechner installiert. Warte, ich muss mal eben gucken, ob ich die, das mache ich gleich. Mein erster Eindruck war, die sieht super slick aus. Es ist sehr user-friendly. Man bekommt am Anfang so die Optionen, wie gut man sich auskennt, ja, ob ich jetzt ein Anfänger bin oder ob ich das Advanced Setup will oder das Full-Experten-Setup. Und ja, also mein erster Eindruck war sehr positiv. Ja, Till, du? Also bei mir war es eigentlich, also ich sag mal, von der Oberfläche her hat sich ja relativ wenig getan. Dieser Light-Mode, Dark-Mode oben, dieser Schalter, die kleine Glühbirne ist halt neu gewesen. Und das, was du gerade angesprochen hast hier mit der Umrechnerei in Euro, finde ich eigentlich auch ganz praktisch. Das Einzige ist, es gibt halt relativ wenig Auswahl im Moment an Börsen, die umrechnen. Ich habe jetzt mal CoinGecko gewählt als Referenz. Und warum da oben dieses Yen-Symbol statt einem Euro-Symbol steht, erschließt sich mir auch nicht ganz. Aber ansonsten, also ich komme mit der Wallet wunderbar klar, finde sie auch sehr intuitiv, gut übersetzt, also nichts zu bemängeln. Und Tobi, wie hast du Erfahrungen mit der Monero-Wallet? Mit der Gar keine. Nee, ja. Also ich habe es mir noch nicht angeschaut. Ich hatte jetzt das Wochenende ein bisschen was zu tun, aber ich werde es mir wahrscheinlich im Laufe der Woche dann mal anschauen. Ja, meine Erfahrungen mit der Wallet sind auch einfach durch und durchaus gut. Aber ich habe so einen Kumpel, der hat so die komplett andere Erfahrung mit dieser Wallet gemacht und ist halt schon durchgehend seit 2 Jahren hat der nur Stress mit dieser Wallet. Der nutzt auch ein MacBook, aktuelle Version, alles gut. Hat auch immer die neueste Version der GUI drauf. Aber bei dem synchronisiert sich die Wallet ewig, wirklich als Fullnode unmöglich zu benutzen und auch wenn er die Remote Nodes einträgt, kommt voll seltene Verbindung zustande oder sie bricht ab und es synchronisiert auch viel zu lange. Und wenn er dann ein anderes Wallet erstellt, da geht es viel schneller und je nachdem, welches Wallet er lädt, synchronisiert es halt langsam oder schnell oder gar nicht oder hört auf oder nicht. Das ist einmal sein Problem und jetzt hat er versucht, ein neues Wallet mit seinem Ledger Nano S zu erstellen und auch dann kommt ja irgendwann die Frage beim Einrichten, möchtest du den View-Key exportieren, sodass die Monero Wallet das auf dem PC die ganze Blockchain durchgehen kann und nach Transaktionen suchen kann, oder möchtest du das nicht tun und der ganze Prozess passiert auf dem Ledger Nano S. Jetzt ist es ja so, wenn das auf dem kleinen Ledger Nano S passiert, dass es ewig dauern würde, weil der ist ja sehr langsam. Ja. Aber anscheinend war das dem nicht klar, was er da wählen muss und dass es dadurch länger dauert, hat er das halt nicht gemacht mit dem UK exportieren. Und der regt sich halt unglaublich darüber auf, dass diese Wallet nicht benutzerfreundlich ist. So. Und er meint halt, da müsste auch der größte Noob so eigentlich kapieren, wie das funktioniert. Und andere Wallets können das anscheinend. Ne? Er sagt, die Trinity-Wallet von IOTA ist perfekt und funktioniert einwandfrei bei ihm. Da habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht. Ich hasse diese Trinity-Wallet auf den Tod. Hast du die schon ausprobiert, die neueste? Ja, 1.0.0, ja, ja. Okay, und was stört dich dran? Also ich will halt ein bisschen hören, weil... Dass mein Wallet nicht mehr accessible, deutsches Wort. Ich kann nicht mehr auf meine Wallet zugreifen. Ja? Yeah. Ich habe da mal ein Wallet erstellt, Hauptkonto und ein zweites Subkonto, weiß nicht genau, wie das da ist. Du hast zwei Private Keys, also zwei Seeds heißen die, genau. Bei IO. Ja. Ja. Und die sind in der Wallet-Datei drin. Genau. Wenn ich das Hauptkonto bei mir benutzen will, da sind null IOTA drauf, nichts, dann kann ich da auf Receive klicken, auf Send, ich kann mir den Seed anzeigen lassen, ich kann den Seed exportieren, aber bei meinem zweiten Es Konto, gibt eine Einstellung, in den Einstellungen, da gibt es einen Button, Manual Sync, und dann wird das, wird die IOTA-Datenbank wird dann durchsucht. Mhm. Und dann sucht sich dir das, die Balance raus. Die Balance steht ja da. Ach so, aber was fehlt dir denn dann? Genau, dazu komme ich jetzt. Wenn ich auf Senden klicke, wenn ich auf Seed anzeigen klicke, wenn ich auf Seed exportieren klicke, was auch immer, friert die Wallet komplett ein und ist nur noch schwarz. Welches Betriebssystem nutzt du denn? macOS. Okay, interessant. Hast du das mal gemeldet, dass du das Problem hast? Nee, wollte ich immer machen. Ich hatte nur keine Zeit in letzter Zeit, weil ich Klausurenphase hatte. Ja. Und ich habe eigentlich auf diese 1.0.0 gehofft, ja, dass es da gefixt wird, weil ich wusste, die Trinity Wallet war ja davor immer im Beta-Status. Ja, aber wenn du halt nicht meldest, was du für einen Bug hast, dann kann man den schlecht fixen. Deswegen. Ich weiß. Also kommt jetzt alles auch. Ich bin jetzt auch im Subreddit IOTA Support oder so, da wollte ich jetzt mal reinschreiben, weil das fuckt schon echt ab. Es gibt eine Bug Bounty, glaube ich, einerseits. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es auch offizielle Kanäle, wo du diese Bugs melden kannst. Also im Reddit wirst du weniger die Entwickler finden, sondern schau, dass du es über die Google Feedback Funktion machst oder sowas. Also da wird halt öfter reingeschaut, und wenn du es einfach in Reddit reinschreibst, in dem die Entwickler nicht drin sind, dann bringt das nicht so viel. Auf jeden Fall habe ich schon echt viel versucht, so quasi mit anderen Rechner die ganzen Dateien, die Wallets quasi mit exportiert und so, aber das funktioniert gar nicht. Ich habe meine Wallet halt da mal erstellt, das war schon länger her einfach, und seither gab es ja viele Database-Conversions immer. Wenn man das Wallet gestartet hat, hat es gesagt, oh, okay, du hast noch eine ältere Wallet-Version, bla, wir müssen das erst konvertieren. Habe ich immer mitgemacht und so, aber habe nie geprüft, ob ich noch in das Wallet reinkomme. Ich habe immer nur die Updates installiert. Ja. Und jetzt, da ich mal neulich die IOTA benutzen wollte, merke ich, oh, geht nicht. Ja, also das kann halt viele Gründe haben, warum das schwarz wird. Mhm. Aber also auf die User-Freundlichkeit würde ich das jetzt nicht zurückführen, sondern das ist halt dann wahrscheinlich irgendein Grafikbug oder eine DLL fehlt oder was weiß ich, was du für, also irgendeine kleine Datei oder so, kann sein, dass die fehlerhaft ist bei dir. Mir fehlt halt irgendwie, dass ich einen Log einsehen könnte oder so, ne? Ja, klar, das ist halt für den technisch unversierten Benutzer komplett. Die Wallet sehr, die sieht super aus und ist auch wirklich benutzerfreundlich, und ich würde auch sagen, auf jeden Fall benutzerfreundlicher als die Wallet von Monero, die offizielle. Ja, aber auch bei der Trinity Wallet hat man gemerkt, dass die noch Beta war, auf jeden Fall. Ja, klar. Also, was ich halt bei IOTA gut finde, ist, dass sie halt die Schritte erklären. Das heißt, die erklären dir, was ein Seed ist, was jetzt zum Beispiel, wenn das Trinity Wallet bei Monero wäre, dann würden sie dir in dem Schritt halt erklären, was das bedeutet für dich mit dem ViewKey, und würden dir dann sagen, okay, hey, der ViewKey, wenn du den auf dem Gerät lässt, dann ist es sehr langsam und dann kommst du damit nicht klar, benutzerfreundlicher, und empfohlen wäre dann die erste Option oder sowas. Und dann würdest du, wenn du ein neuer Nutzer bist, dann auch die erste Version, also die erste Option wählen und es dann halt auf den Rechner exportieren. Genau, oder auch mit den Remote Nodes. Ich glaube, wenn du die Monero Wallet startest und dich mit einem Remote Node verbinden willst. Ich glaub, da werden dir gar keine vorgeschlagen. Du musst die selbst irgendwie rausfinden, ne? Nee, auch also cool. mit der 14.1 ist es automatisch. Also zumindest, wenn du das Basic Setup machst. Okay, ich nehme alles zurück. Aber das ist jetzt auch relativ neu, ne? Okay. Also die Benutzerfreundlichkeit wird besser, wie wir sehen. Mhm. Aber es ist noch ein bisschen Raum da. Schau mal. Ja. Also die neuesten Versionen habe ich auch noch nicht gesehen. Was mir früher beim Monero Wallet als auffiel, war auf Mac ist, dass es immer ein paar Grafikbugs mal gab und dass es irgendwie langsam ist. Aber es ist mittlerweile viel besser geworden und auch auf Linux gab es lange das Problem mit der High DPI, also mit Retina-Displays und so, Displays mit hoher Auflösung. Soweit ich weiß, ist das auch gefixt. Ja, sehr gut. Da gibt es noch eine Wallet, die ein Update bekommen hat, und zwar die Monero App für Android. Die ist mittlerweile in der Version 1.11.13. Und die größte Erneuerung ist hier, dass es den Ledger Nano X unterstützt. Genau, ein Hardware-Wallet, das man per USB an sein Smartphone oder Tablet anschließen kann. Bluetooth hat doch sogar das Ledger Nano X, oder? Mag sein, aber es funktioniert nur über USB. Ja, okay. Ja, mit dem Ledger Nano S hat das, glaube ich, auch schon funktioniert. Ich habe leider kein Android-Handy, deswegen kann ich da jetzt keine Erfahrung zu sagen. Hm. Aber ja, Monero Rudio war ja auch so eine der technisch fortschrittlichsten Wallet. Die haben ja auch schon den Ledger supported, bevor es die offizielle Wallet supported hat und so. Ach, krass. Also, soweit ich weiß, hat das Ledger Nano X kein Bluetooth. Aber es gibt ja das Ledger Nano Blue oder so. Oder das Ledger Blue. Das müsste Bluetooth haben. Okay. Okay, ich weiß es nicht. Ich habe den Ledger Nano S. Man ich weiß, dass X das nicht beschäftigt. X auf jeden Fall größer ist. Das heißt, man kann mehr Coins gleichzeitig drauf speichern. X hat Bluetooth, schreibt Lukas im Chat. Ah, okay. Sehr gut. Dann wissen wir das jetzt auch. Der Till hat sich aber schon ein paar Mal verabschiedet hier. Ich glaube, der hat Verbindungsprobleme. Ja, glaube ich auch. Ja, mehr kann ich zu Monero auch nicht sagen, weil ich auch kein Android-Gerät besitze. Dann vielleicht können wir noch ein bisschen was über Monero und Wasabi sagen. Du hattest da ja noch einen Link rausgesucht. Genau, Wasabi ist ja so eine Wallet für Bitcoin, die dem Ganzen so eine zusätzliche Schicht an Privatsphäre geben soll, also private Transaktionen. Und da muss man natürlich immer gleich mal den Vergleich zu Monero ziehen, weil Monero gibt es ja schon eine ganze Weile. Wasabi ist jetzt neu, aber natürlich komplett unterschiedliche Konzepte. Ne? Die einen bauen zusätzlichen Layer auf einer transparenten Blockchain auf, die nicht dafür ausgelegt wurde, privat zu sein. Und Monero ist ja von Grund auf privat. Ich glaube, so das ist erstmal so der größte Unterschied, den man da sieht. Aber natürlich gibt es da auch noch viel mehr. Punkt 1 ist, dass Wasabi einen zentralen Server benötigt, um den CoinJoin durchzuführen. Ne? CoinJoin ist so eine Art von zum Verschleiern von dem Sender. Kannst also du mich so wie ich CoinJoin verstehe, ist, du hast sozusagen einen Pot, ja, können wir uns vorstellen, wie ein großer Korb sozusagen, und jeder, der eine Transaktion macht und in dem CoinJoin teilnimmt, der schreibt sozusagen einen Scheck und gibt den in den Korb, und dann wird da rumgewurschtelt und am Ende werden wieder die Leute ausbezahlt, aber es ist jetzt halt nicht klar, wer wen bezahlt. Das heißt, mit einem CoinJoin könnte man halt nicht nachverfolgen, wer jetzt genau wen bezahlt hat, sondern das sieht auf der Blockchain halt ja wie so ein Cluster aus. So habe ich das auch eben verstanden, dass das den Sender, aber auch den Empfänger anscheinend verschleiert. Ja, halt so gut verschleiert, wie man auf Bitcoin Empfänger verschleiern kann, weil du ja Empfangsadressen, du hast ja keine Stealth-Adressen, das heißt, die Empfangsadresse steht ja transparent in der Blockchain drin. Okay. Und dazu wird halt ein zentraler Server benötigt, und Monero funktioniert hier komplett ohne sowas wie mit Masternodes, ohne Supernode, ohne irgendwelche Software, die laufen muss, damit die spezielle Funktion funktioniert. Monero ist komplett dezentral und funktioniert per se einfach so. Was bei Wasabi auch noch sein muss, ist, dass man immer online sein muss, um eine Transaktion durchführen zu können. Das heißt, Hardware-Wallets, die gar keine Verbindung zum Internet haben, können nicht mit Wasabi genutzt werden. Das heißt, auch wieder ganz klar ein Vorteil, den Monero da hat. Wir können Hardware-Wallets benutzen, Offline-Transaktionen machen, das geht. Und was noch ganz interessant ist, ist, dass der Minimum-Output bei Wasabi auf 0,1 Bitcoin gesetzt ist. Bedeutet, man kann keine Transaktionen machen, die kleiner als 0,1 Bitcoin Output haben. Ja, was ja auch da bedeutet, ist der Vorteil ja ganz klar dann bei Monero. Also da muss man sich ja gar nicht groß drüber unterhalten. Da sagt man auch, bei Wasabi ist die Privatsphäre für die Reichen. Ja, also ich habe mir Wasabi Wallet mal vor ein paar Monaten runtergeladen, eben weil das so große Wellen geschlagen hat, wollte das mal eben ausprobieren und dann bin ich halt auch in diese Hürde reingelaufen mit dem 0,1 Bitcoin. Ich meine, das muss man sich auch mal vorstellen, das sind ja heutzutage fast 1000 Euro oder sogar noch mehr als 1000 Euro und das ist schon happig. Ja, klar, die sind auch so im Anfangsstadium, das ist ja natürlich auch nicht, was die wollen wahrscheinlich. Haben die auch ein anderes Ziel und werden wahrscheinlich auch daran arbeiten. Aber es ist halt der aktuelle Stand, ne? Man vergleicht ja jetzt erstmal den Ist-Zustand. Ja. Also was auch noch ist. Oh ja. Ja. Ich wollte nur sagen, was mir bei der Wasabi Wallet sehr gut gefällt, wenn ich jetzt mal Wasabi mit anderen Bitcoin Wallets vergleiche, ist, dass du halt wirklich deine Outputs gelistet bekommst und du kannst die managen. Und das ist ja zum Beispiel, wenn ich jetzt Mycelium oder so auf dem Handy habe, klar, ich kann mir dann verschiedene Konten anlegen in Mycelium und die so, die Outputs so separat haben. Aber wenn mir jetzt zwei Leute an die gleiche Adresse eine Transaktion schicken, dann kann ich nicht wirklich auswählen, welchen Output ich ausgeben will und welchen nicht. Oder überhaupt sehen, dass meine Balance von, sagen wir mal, 100 Euro oder so sich aus 5 verschiedenen Outputs zusammensetzt. Und Wasabi erlaubt halt hier das Output-Management, was, wenn man jetzt auf die Privatsphäre in Bitcoin schaut, finde ich, essentiell ist. Und deswegen finde ich Wasabi, auch wenn man es jetzt nicht für den CoinJoin nutzt, immer noch eine der besten Wallets für Bitcoin. Aber ist das auch so, dass man das gut versteht? Also du würdest es wahrscheinlich verstehen, ich verstehe es auch. Mein Vater könnte sich da reinlesen, aber ich glaube, auf Anhieb versteht man das jetzt nicht. Vor allem, wenn du jetzt mit Bitcoin noch nicht so viel Ahnung hast, nicht weißt, was UTXOs sind und so weiter. Also ist der Einstieg in private Zahlungen mit Monero noch benutzerfreundlicher, würdest du sagen, als mit Wasabi? Ja, also das ist für mich auch einer der Hauptvorteile von Monero, wenn du Monero benutzt, prinzipiell bist du da schon relativ sicher, ja. Also du könntest jetzt hier sagen, gut, wenn du deine eigene Node nicht laufen hast, dann leakst du vielleicht deine IP-Adresse. Aber ich meine, das würdest du ja bei Bitcoin im schlimmsten Fall auch machen. Plus, bei Bitcoin bist du halt komplett nackt, mehr oder weniger, wenn du nicht aufpasst, ja. Also gehen wir mal vom Noob aus, der bei Coinbase mit KYC sich 50 Euro Bitcoin kauft, die dann auf seine eigene Wallet abzieht und dann damit irgendwas macht. Coinbase kann das natürlich alles nachverfolgen und die haben ja da auch schon relativ gute Technologie, um das eben zu erkennen. Und weißt du auch, ob du mit der Wasabi Wallet normale Transaktionen machen kannst, die nicht privat sind? Okay. Also der CoinJoin ist rein Opt-in, das ist halt in die Wallet eingebaut. Okay. Was Entwickler noch gesagt haben, die Wasabi analysiert haben, wenn ich da zitieren darf. Wasabi hat eine deutlich schwächere Privatsphäre als Monero. Was das genau bedeutet, keine Ahnung. Habe ich aber jetzt schon öfters gelesen, diese Aussage. Und mit jeder Transaktion zahlt man auch an Wasabi eine bestimmte Gebühr. Und die geht auch eben an die Entwickler. Kann man von halten, was man will. Ja, ich finde es jetzt nicht sonderlich schlimm, dass die Entwickler müssen ja auch irgendwo ihr Brot verdienen. Aber natürlich hast du recht. Alleine, also wenn du jetzt eine grafische Analyse von der Bitcoin-Blockchain machst, dann siehst du halt die Coinjoins. Ja, es ist jetzt nicht unbedingt so, dass du tatsächlich siehst, Alice bezahlt Bob. Aber du siehst halt, hier ist ein, hat ein Coinjoin stattgefunden. Und es könnte jetzt zum Beispiel sein, dass Coinbase sich dann dazu entscheidet, hey, wir, wenn du innerhalb von 3 Hops eine Transaktion einbezahlst, die Teil von einem Coinjoin warst, dann unterstellen wir mal das Schlimmste und unterstellen mal, dass du halt Terrorist bist oder so. Und dann frieren wir dein Konto ein. Und das ist halt eine Folge davon, dass Bitcoin nur ein Opt-in hat von so Coinjoins zum Beispiel und kein Default-Privacy hat. Und das ist halt nach wie vor der fundamentale Unterschied zwischen Bitcoin und Monero. Bei Monero, klar, du könntest jetzt auch sagen, jede Transaktion in Monero ist kriminell und wir unterstellen immer, wenn du Monero benutzt, dann bist du auch gleich ein Terrorist. Aber du kannst jetzt hier halt, ne, die Transaktionen untereinander sind fungibel und du kannst jetzt nicht hier auf Anhieb unterscheiden, tatsächlich wer irgendwas gemacht hat oder nicht gemacht hat. Außer du hast halt diese sehr breite Heuristik, dass du sagst, alle Monero-Nutzer sind Kriminelle. Was natürlich nicht der Fall ist, ja. Ja, ich glaube, mehr gibt's jetzt auch nicht mehr zu dem Thema zu sagen. Ich wollte nur sagen, ich habe ein AMA von einem Chainalysis-Typen auf Reddit gesehen. Also jemand, der hier anonym gesagt hat, ich arbeite bei Chainalysis und fragt mich irgendwas und dann wurden dem halt so ein paar Fragen gestellt. Natürlich auch, wie können wir überhaupt vertrauen, dass du tatsächlich bei Chainalysis arbeitest oder nicht? Und ich weiß jetzt nicht, wie sie das gelöst haben. Auf jeden Fall fand ich es ganz interessant, was der so geschrieben hat, weil er meinte halt so, Wasabi ist schon ein Problem für Chainalysis und generell für die Analyse von Blockchain. Das heißt, ja, auch selbst wenn Wasabi jetzt nicht das Gelbe vom Ei ist und keine super Privacy anbietet, ist es immer noch Sand im Getriebe von allen Überwachungsfirmen, die versuchen, die Bitcoin-Blockchain auszuhorchen und halt da zu analysieren, wer wen bezahlt hat. Klar, ich habe auch schon von echt vielen Leuten gehört, so die sagen, ja, Monero schön und gut, aber wir brauchen das nicht, dass alle Transaktionen privat sind. Es wird mir völlig ausreichen, wenn ich ein Hybrid habe, so wie bei Bitcoin plus irgendein Privacy Layer. Ja, habe ich schon natürlich versucht zu argumentieren, aber manche Leute sehen das einfach dann nicht. Ne? Naja, du hast halt einfach dadurch immer die Möglichkeit, dass das Privacy Layer leichter zu knacken ist als jetzt komplett Monero. Und das ist halt was, was viele nicht sehen. Ja. Ja, oder dass du Fehler machst, ja, also ist es. Ich meine, der schwächste Punkt ist immer noch der Mensch, der vor einem Computer sitzt am Ende. Und wenn du irgendeinen Slip-Up hast, zum Beispiel, du kombinierst 2 Outputs von einem Wasabi-Coinjoin, dann kann es auch wieder sein, dass du deine Privatsphäre weggeworfen hast, mehr oder weniger, ohne dass du es tatsächlich weißt. Und ich glaube, hier ist es einfach gut und wichtig, dass man das Potenzial für Fehler so niedrig wie möglich hält. Außerdem ist ja vermutlich teurer, dann eine private Transaktion zu machen, als eine nicht private Transaktion. Und da würde ich sagen, macht auch die Masse an privaten Transaktionen am Schluss den Preis einer Transaktion aus, oder? Das weiß ich jetzt nicht genau. Weiß ich auch nicht, das ist eine Vermutung. Aber Was ich ganz interessant fand, Tone Vase war ja beim Monero Talk jetzt im letzten Monat irgendwann und die haben sich auch so ein bisschen drüber gekappelt, was denn jetzt hier genau die Sache ist mit Bitcoin und Monero, weil der Doug von Monero Talk hat halt gemeint, ja, Bitcoin ist kein digitales Gold, Bitcoin ist nicht fungibel und Monero ist eher wie digitales Gold, weil es halt diese Fungibilität aufweist. Und nochmal für alle Leute, die das nicht wissen, Fungibilität heißt einfach nur, dass sich die Einheiten untereinander, also ein Monero verglichen mit einem anderen Monero, komplett gleich sind. Und die Sache mit Bitcoin ist halt, wenn ich sehen kann, der Bitcoin wurde 2010 gemeint, hat dann hier, keine Ahnung, 20 Mal den Besitzer gewechselt oder die Adresse gewechselt, dann ist das halt vielleicht nicht mehr der gleiche Bitcoin, wie gerade ein Bitcoin, der eben aus der Coinbase-Transaktion gemeint wurde und zum ersten Mal wirklich sozusagen das Licht der Welt erblickt. Und es ist unglaublich schwer, das nachträglich reinzubauen. Ja, es gibt ja jetzt diese Proposals mit Schnorr-Signaturen und mit Taproot und so weiter, dass man die Privatsphäre nachträglich auch noch in die Base-Layer einbauen könnte. Aber wenn ich das richtig verstehe, braucht man dafür eine Hardfork. Und Tone Vase hat dann gesagt, es wird keine Hardfork auf Bitcoin geben. Und wenn es eine Hardfork gäbe auf Bitcoin, würde er nicht mehr mitmachen. Und ich bin da eigentlich seiner Meinung. Ja, ich glaube nicht, dass BTC eine Hardfork mitmacht, weil da halt noch zu viele alte Leute sozusagen dabei sind, die dann ja auf der Legacy-Chain zurückbleiben. Und vielleicht gibt's dann irgendwie so ein Bitcoin Private. Ja, ich meine, Bitcoin Private gibt's ja jetzt schon, aber das ist ja noch mal was anderes. Aber ja, genau. Also das ist für mich so das Dilemma. Wenn man eine Hardfork braucht für diese Privacy-Feature, glaube ich nicht, dass sie jemals zur Anwendung kommen und wahrscheinlich schon gar nicht per Default. Vielleicht haben viele Miner und Investoren auch Sorge, dass wenn Bitcoin privat den privaten Layer bekommt, dass es dann eher von Startseiten gebannt werden könnte, als dass man es zulässt, so wie es jetzt ist mit der transparenten Blockchain. Also ich glaube, wir müssen uns generell da wenig Gedanken drüber machen, weil wir in der Vergangenheit schon gesehen haben, dass sehr viele Menschen versucht haben, Bitcoin private zu machen. Also ich weiß nicht, wie viele Initiativen es gab und wie viele Leute dann am Ende doch wieder gesagt haben, ja, wir machen nicht mit. Und BTC wurde nie private. Es gab einige Forks daraus, die private wurden, aber BTC wurde nie angefasst und BTC blieb immer offen. Das heißt, es ist ganz klar ein Interesse da, BTC offen zu halten und eben nicht private oder fungible zu machen, sondern es wird einfach public bleiben. Sonst, also das zeigt uns halt die Vergangenheit. Sonst hätte es jetzt auch schon vor 10 Jahren, oder nicht vor 10, aber vor 5 Jahren passieren können. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und so wie ich das verstehe, ist die Privacy jetzt der nächste große Angriffspunkt von den Bitcoin-Devs. Eben mit so Sachen wie Schnorr-Signaturen und Taproot und Graphroot. Und Lukas schreibt hier auch gerade im Chat Mimblewimble, was natürlich auch eine sehr interessante Technologie ist. Vorher war es ja so diese Skalierung mit Segwit und dass wir Lightning-Netzwerk draufbauen können. Und jetzt, nachdem das sozusagen abgehakt ist, können wir uns der Privatsphäre widmen. Das ist natürlich eine interessante Frage, wie man hier die Prioritäten steckt. Und Bitcoin hat halt die Priorität ganz klar auf die Seite von Skalierung gesetzt, wo wir gesagt haben, ja, also das ist ja auch so die Sache bei Monero. Damit man Privatsphäre hat, müssen wir diesen Nebel behalten, in dem man sich verstecken kann, ja, dass wir eben nicht klar identifizieren können, was ein Spend Transaction Output ist und was ein Unspend Transaction Output ist. Das Problem hat man bei Bitcoin nicht so wirklich. Deswegen, man braucht noch zusätzliche Daten, damit man sich darunter verstecken kann. Und Monero hat halt den Fokus auf Privatsphäre gesetzt, hat gesagt, wir wollen zuerst die Base Layer so privat wie möglich machen mit Ring-Signaturen, Stealth-Adressen, Ring-CT und jetzt nach und nach kann man sich mit der Skalierung beschäftigen, ja, sowas wie Bulletproofs und vielleicht irgendwann auch mal Lightning-Netzwerk, wobei ich jetzt glaube, das ist noch nicht wirklich möglich auf Monero. Willkommen, Hedgie, melde dich mal. Also ich beziehe mich hier jetzt zum Beispiel auf Zerocoin mit meiner Aussage, dass es in der Historie eben schon Versuche gab. Aber die sind eben bei BTC dann fehlgeschlagen und haben eine eigene Coin aufgemacht. Okay, also Zerocoin sagt mir zum Beispiel jetzt nichts. Das ist von Matthew D. Green und ein paar seiner Studenten an der Johns Hopkins Universität entwickelt worden. Ja, den kenne ich. 2013 schon. Mhm. Und die wollten eben ein Zusatzprotokoll für Bitcoin bauen. Und das wurde dann eben nicht eingebaut bei Bitcoin. Einfach weil es dazu viele Leute gab, die das eben nicht wollten, oder es gab einige Diskussionen darüber und die haben dann am Ende eine eigene Coin, oder es wurde damit dann eine eigene Coin gebaut. Ob da jetzt der Matthew D. Green dabei war oder nicht, das weiß ich selbst nicht. Okay. Till, bist du wieder da? Ich bin wieder da. Du hattest Audioprobleme, ne? Allerdings. Ich kann es mir zwar nicht erklären, aber nach Neustart scheint es jetzt wieder zu laufen. Okay. Noch was Komisches auf Reddit entdeckt? Da gibt es eine Twitter-Userin, die heißt CryptoTaxGirl aus den USA. Und die hat jetzt irgendwie geleakt, dass die IRS, also IRS, das ist die US-amerikanische Steuerbehörde, Pläne hat, eine riesige Massenüberwachung zu starten auf den Geräten der Staatsbürger. Und darum soll es gehen, ob die irgendwelche Krypto-Applications auf ihrem Rechner installiert haben. Und die IRS würde da gerne mit Apple, Google und Microsoft zusammenarbeiten, damit die in den Download-Verlauf der Nutzer schauen können. Es klingt wie aus einem Film, aber es ist anscheinend deren Ernst. Was ist denn diese IRS? Quasi sowas wie die Finanzbehörde bei uns. Ja, das Finanzamt der USA. Okay. Gleichzeitig wollen sie auch Bank, Kreditkarten und PayPal Dinger gleich von den Nutzern abgreifen können. Und mit Kryptoanwendungen meinen die Kryptcoins oder? Wallets. Okay. Ja. Also nicht Krypto im Allgemeinen, also nicht PGP oder sonst was? Nee, es geht schon um Kryptowährungen in dem Fall. Und die wollen auch soziale Medien wie Facebook und Instagram durchsuchen können, ob da jemand Adressen gepostet hat. Ja. Sie werden den Antrag stellen. Vielleicht kommt er durch, vielleicht nicht. Vermutlich nicht. Aber, es geht um Privatsphäre jetzt hier, ne? Ja. Also ich habe so das Gefühl, es geht alles den Bach runter, wenn ich mir die Entwicklungen anschaue. Anfang des Jahres hatten wir auch schon im Stammtisch, glaube ich, besprochen, wie der eine da gefordert hat, dass man Tor in Deutschland verbietet und dann zensiert Facebook und YouTube und alle Leute positionieren sich irgendwie gerade super feindlich der Privatsphäre gegenüber. Und die breite Masse ist so, ja, who cares? Hauptsache, ich kann auf Facebook liken. Kurzer Facebook-Fact, den es aber schon länger gibt. Und zwar tut, wenn man bei Facebook Fotos runterlädt, über die mobile App zum Beispiel, tun die in die Fotos noch einen Tracking-Code mit einbetten. Ja. Damit das Foto, wenn man es weiterversendet, noch zuordnungsfähig bleibt und so weiter. Ich würde sowas hier als Schadsoftware betiteln. Ja, es ist unglaublich krass, ne? Also wenn ich das richtig verstehe, dann kann Facebook, wenn du dir ein Bild runterlässt, eindeutig sagen, von welchem User oder von welcher IP-Adresse das Bild runtergeladen wurde, oder? Was genau dieser Tracking-Code macht, weiß ich nicht, aber ich denke mal, genau das. Also ich denke, du wirst da einiges zuordnen können über Cookies und so weiter. Das heißt, du musst nicht mal angemeldet werden oder angemeldet sein, sondern du wirst über deine Cookies getrackt werden können. Und dann können die dich dann auch wieder einem Nutzerkonto zuordnen, auch wenn du dich vorher abgemeldet hast und eine neue IP hast. Na krass. Ich meine, dieses digitale Wasserzeichen ist ja leider echt nichts Neues, ne? Also du kannst ja auch in PDF-Dateien so spezielle Bits setzen, die dann eben dieses Dokument eindeutig identifizieren, was ja insbesondere auch bei Leaks schon manchen Leuten auf die Füße gefallen ist, weil sie gar nichts davon wussten, dass da digitale Wasserzeichen drin sind. In programmierbare den digitale Dokumente werden gern genutzt, ja, für so Sachen. Auch um digitale Signaturen zu fälschen und so weiter. Delete Facebook. Ja, also ich habe Facebook gelöscht, ich habe WhatsApp gelöscht, ich habe Instagram gelöscht. Ich möchte mich mit diesem Laden nicht mehr assoziieren. PayPal gelöscht, Snapchat gelöscht, Instagram gelöscht, Facebook gelöscht, nur WhatsApp. Das ja, bleibt WhatsApp jetzt mal. WhatsApp ist echt so ein Ding. Also, ne, das ist halt immer, die Privacy ist so stark, wie das schwächste Glied in der Kette hat und dann sich eine App runterlädt und die App fragt so, dürfen wir auf deine Kontakte zugreifen? Und der sagt ja, dann bist du ja auch geflaxt, ne? Ja, aber ich muss sagen, mittlerweile sind echt viele meiner Freunde auch auf Signal. Also wo ich mich gerade eher frage, ist, packen sie diese digitalen Wasserzeichen auch in Fotos, die du über WhatsApp verschickst? Ja, Gegenfrage, kannst du es ausschließen? Nein. Ich würde davon ausgehen. Ja. Wahrscheinlich machen sie das. Und das finde ich eher bedenklich, weil normalerweise lädst du halt Sachen runter bei Facebook. Ja, wow, das ist sowieso irgendwie halb öffentlich. Aber wenn du dann private Fotos trackbar machst, finde ich das schon schwieriger. Ja, aber genau das wird stattfinden. Ich würde immer davon ausgehen vom Worst-Case-Szenario. Ja, das werden sie machen, auf jeden Fall. Ich gehe auch davon aus. Ich gehe tatsächlich nicht davon aus, dass sie es bei WhatsApp machen. Worauf begründet sich deine... Weil man das wüsste sonst, glaube ich. Ich glaube, man würde es... Du weißt... Das bei Facebook. Du kannst auch weißt, dass WhatsApp-Fotos sowieso komprimiert, das heißt, die ändern sowieso den Code. Oder ich gehe mal davon aus, dass das clientseitig gemacht wird. Ja, die können es auch clientseitig dann einfach stempeln mit deinem User-Name. Ja, ja. Klar, das geht. Es muss auch gar nicht clientseitig sein. Also es kann ja sein, dass... Also genau da wird es ja auffallen, weil du kannst ja auf deinem Smartphone mit den entsprechenden Tools quasi dem Programm bei der Laufzeit auf die Finger schauen, was es tut. Und da würde sowas auffallen. Bei einem Server siehst du das nicht. Also das heißt, wenn die Daten zu denen hochgeladen werden dann, und die Datenverarbeitung dort stattfindet, das kannst du auf deinem Smartphone nicht analysieren. Du kannst vielleicht die Prüfsumme vorher, nachher machen, aber dann sagen sie, ja, wir haben da einen Datumstempel halt gesetzt, weil das bei uns am Server eingegangen ist. Und dann ändert sich deswegen die Prüfsumme. Die wird sich auf jeden Fall ändern, aber wir können es gerne mal testen. Diesen Tracking-Code, den kann man sicher einsehen. Ja, das habe ich jetzt eben auch gedacht, weil als ich das den Post gesehen habe, da hat doch irgendjemand was mit Hexcode oder so gemacht und ihm ist dann irgendwas Komisches aufgefallen. Das heißt, das müsste man doch eigentlich auch mit Bildern über WhatsApp prüfen können, oder? Ja, und eben, weil da nichts bekannt ist, denke ich, dass es nicht gemacht wird. Aber ihr geht da eher gleich vom Worst-Case-Szenario aus, ne? Naja, also, wenn du überlegst, ist es schwierig, es zu machen? Haben sie einen Vorteil dadurch, wenn sie es tun? Beides würde ich mit Ja beantworten. Das heißt, wenn ich sowas erstmal sehe, würde ich erstmal sagen, sie werden es tun. Und man kann jetzt, oder ich würde vermuten, dass sie es tun. Ich kann natürlich jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass sie es machen werden. Aber ich würde schon mal davon ausgehen, dass sie es machen. Und dann kann man ja schauen, ob sie es wirklich tun oder nicht. Aber ich wäre halt dann damit erstmal vorsichtig, mit WhatsApp zumindest. Sollte man sowieso sein, wenn man sich mal die Datenschutzbestimmungen von WhatsApp durchschaut, ja. Und mehr will ich eigentlich damit gar nicht sagen. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, also egal welche App man sich von Facebook installiert, ob es jetzt Facebook selbst ist oder der Facebook Messenger oder WhatsApp, ich glaube, dass alles, was die an Tracking machen können, auch in allen Apps von denen stattfindet. Also das heißt, zu sagen, ich verzichte jetzt auf Instagram, Facebook und den Facebook Messenger, aber ich nutze WhatsApp, das ist, glaube ich, exakt null Datensparsamkeit, was die Zugriffe und die Rechte der Apps auf dem Smartphone angeht. Ja, apropos Facebook, die haben doch jetzt vor einem knappen Monat bekannt gegeben, dass sie ihre eigene Kryptowährung lancieren werden. Was haltet ihr denn von dem Libra-Coin? Ich finde es ja tatsächlich gut, weil ich glaube, das hat die Chance, so die am weitesten verbreitetste digitale Währung zu werden. Ja, ich sag bestimmt nicht Kryptowährung, weil ich das nicht für eine Kryptowährung halte. Ich halte viele Kryptowährungen für keine Kryptowährungen, die bei CoinMarketCap aufgelistet sind, aber das ist eine andere Sache. Für mich hat Libra halt diese Vision von einer Währung für die ganze Welt, die auch wirklich alle nutzen dann. Ne? Ist ja eigentlich der Gedanke von Bitcoin. Nur hat Bitcoin kein Marketing. Das ist nicht der Unterschied. Der Unterschied ist, dass du bei Libra einen Knopf drückst und du bezahlst automatisch mit WhatsApp oder mit Instagram oder was du gerade nutzt. Und sobald die Leute dann nachdenken und sagen, oh, vielleicht gucke ich mir mal Bitcoin an, werden sie auf jeden Fall auf Hürden stoßen, weil es nicht die gleiche Menge an Userfreundlichkeit, an Einfachheit hat. Und dadurch werden die Leute von Bitcoin oder von Monero am Ende meiner Meinung nach eher abgeschreckt, was eher ein Problem ist als eine Chance. Und ich glaube einfach, dass wir uns das schönreden, wenn wir sagen, Libra will die oder wird die meistgenutzte Coin überhaupt, sondern ich glaube, das ist wirklich ein Problem, weil wir einfach die Leute, die Libra einmal gewöhnt sind, nicht mehr zu Bitcoin oder zu anderen Coins holen können, weil du nicht einfach mal den Account machst und dann automatisch eine Balance hast, sondern du musst dich um den Private Key selber kümmern und die ganzen Geschichten. Und das ist genau das, was wir ja, also wir wollen ja keine Leute, die unser Geld verwalten. Aber wir kriegen die Leute da nicht mehr raus, wenn sie das mal nutzen. Ich sehe Libra so wie ein perfekt integriertes PayPal auf Blockchain-Basis. Ne? Das ist keine Blockchain, ne? Nicht? Nee, also die benutzen Blockchain nur als Marketing-Term. Da ist keine Blockchain oder Blockchain-ähnliche Struktur dahinter. Die haben das auch gar nicht nötig. Du brauchst die Blockchain ja eigentlich nur für den Proof of Work. Und bei Libra hast du ja ein Konsortium letztendlich, die Libra Association, die Validatoren sind, und die brauchen keine Blockchain. Das heißt, die benutzen das zwar auf der Webseite und sagen, ey, Blockchain ist so toll, aber sie benutzen keine Blockchain effektiv. Klingt nach Ripple. Ja. Echt, die Transaktionen aber sind nicht in Blöcke und die sind verkettet nicht? Nee. Okay. Ich finde Libra tatsächlich aufgrund von zwei Sachen ziemlich interessant. Erstens datenschutztechnisch. Wir wissen ja, wie Facebook in der Hinsicht steht. Wenn man da so naiv ist und Libra seine finanziellen Daten anvertrauen will, ist es einerseits witzig. Und dann aus der zweiten Hinsicht, das greift auch so ein bisschen die Souveränität des US-Dollars als Weltleitwährung an. Das hat die USA auch so erkannt und deswegen auch schon Briefe an Facebook geschickt, dass sie das bitte lassen sollen. Und das finde ich mega witzig. Also den letzten Part finde ich auch sehr interessant. Mit den Tweets von Trump? Ja, nicht also mal das. Da gibt es einen offiziellen Brief vom von Congress oder so. Ich weiß jetzt nicht von wem genau. Ja, aber die haben da wirklich hingeschrieben, haben so gesagt, so lass das mal bitte. Ja, also wir scheißen uns hier schon so ein bisschen in die Hose, wenn die jetzt auf einmal eine internationale Währung aufsetzt, die tatsächlich in Konkurrenz zum Dollar geht. Wobei, es ist ja nicht wirklich in Konkurrenz zum Dollar. Klar, man benutzt dann Libra, aber Libra ist ja noch gebackt in Anführungszeichen durch den Dollar. Oder und andere? Nee, soweit ich weiß, ist Libra gebackt durch ein Basket von verschiedenen Währungen. Ja, genau. Und das soll halt praktisch als globale Währung funktionieren. Und da kann ich schon verstehen, warum die USA denkt, gut, das ist nicht mehr der US-Dollar, auch wenn es teilweise dadurch gebackt ist. Und der US-Dollar hat schon eine sehr, sehr wichtige Stellung global. Und wenn das angegriffen wird, kann ich schon nachvollziehen, warum die dann so einen Brief geschickt haben. Aber das ist interessant, ne? Wir haben ein paar Arten, verschiedene Arten, wie Währungen ausgegeben werden. Wir hatten früher immer irgendwie vom Staat ausgegebene Währungen. Dann haben wir Euro, ne? Quasi EU-weite Währung. Wir haben Bitcoin, die komplett dezentral ist. Und jetzt haben wir Unternehmen, Zusammenschlüsse von Unternehmen, die Zahlungsmittel der Zukunft, ne, bilden. Sei es Apple Pay, Apple Card, Apple Credit oder wie das heißt, Libra, aber auch schon damals mit diesen Farmwill Coins und so, digitalen Währungen und was weiß ich. Aber immer ging es darum, alles in US-Dollar nochmal zu tauschen, ne, bei diesen ganzen digitalen Währungen. Aber jetzt mit Libra. Lukas hat ja gerade. Ja. Lukas hat ja gerade das Zitat von Trump reingepostet bei uns hier im Chat. Und ich finde es witzig, weil man erscheint so ein bisschen zu verstehen, worum es überhaupt geht. Vielleicht nicht ganz so im Detail, aber ich weiß auch, dass seine Berater, ich habe jetzt die Namen nicht mehr im Kopf, sehr informiert sind und sehr involviert sind, was Kryptowährungen angeht. Da gab es echt witzige Memes dann auf Reddit, basierend auf dem Tweet, so Cryptocurrencies, which are not money and whose value is highly volatile and based on thin air. Und dann so die Federal Reserve. Ja. Slowly back. Das habe ich gesehen. Fort Knox. Moment, ich suche das mal raus. Ich habe hier nochmal das White Paper gerade gefunden. Da steht in der Tat irgendwas von Blockchain drin, aber dann schreiben sie irgendwas von einer Programmiersprache und ich verstehe es nicht. Ja, die haben ihre eigene Programmiersprache dafür kreiert, beziehungsweise kreieren sie. Das ist so ein bisschen wie Solidity bei Ethereum, heißt aber Move und ist letztendlich dafür da, Ressourcen zu kreieren. Das heißt, Libra möchte eigentlich auch viel mehr sein als nur der Libra-Coin, sondern du sollst dann auch digitale Ressourcen da programmieren können, die du dann zum Beispiel bewegst. Ja, du kannst die nicht kopieren, sondern du kannst die nur moven, deswegen heißt die Sprache halt auch Move. Und genau, da arbeiten die dran. Aber Also ich habe da einen ganz guten Artikel auf Medium von Jameson Lopp dazu gefunden, der halt mal so durch das White Paper durchgeht und seine Kommentare dazu abgibt. Und also das kann ich jedem empfehlen. Ich persönlich kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus, deswegen klappere ich jetzt eigentlich nur nach, was der Lopp gesagt hat. Aber ich schätze den sehr, sehr hoch und deswegen, ja, ich poste den Link auch mal rein. Ich habe gerade das Bild in die Monero-Gruppe gepostet, weil man hier in Jitsi keine Bilder posten kann. Okay, mal sehen, ob ich das gleich noch einblenden kann. Ja, auf jeden Fall. Libra, sehr interessant. Sehr interessantes Projekt. Aber warum sagt man immer, dass es ein Facebook-Coin ist? Steckt Facebook da mehr drin als diese anderen Unternehmen? Weil ich dachte, die haben alle irgendwie das Gleiche mit Spracherecht. Warum spricht man immer von Facebook hierbei? Ja, weil Facebook wahrscheinlich einer der Initiatoren hinter der ganzen Geschichte ist. Und wenn ich das jetzt auch richtig verstehe, ist, die haben ja dann eine gemeinnützige Organisation in Genf gegründet, die Libra Association, und da sind dann verschiedene Partner drin. Und das war ja auch Teil der großen Schlagzeile, ja, dass da Mastercard, Visa, PayPal, PayU, Stripe, Uber, Lyft und so weiter sind da alle mit drin. Und Facebook hat eine Tochtergesellschaft gegründet, die heißt Calibra, die auch die Wallet entwickelt für Facebook Messenger und WhatsApp und wie sie alle heißen und auch eine eigene Applikation sein wird. Also du kannst Calibra auch nutzen, wenn du kein Facebook-User bist. Und wenn ich das richtig verstehe, dann ist sowohl Facebook als auch Calibra in der Libra Association drin. Und der Plan ist jetzt bis zum Launch, wahrscheinlich Anfang 2020, 100 Mitglieder in dieser Organisation zu versammeln und jeder von diesen 100 hat dann 1% Stimmrecht. Wenn Facebook aber eine Tochter hat, Calibra, und selber auch noch in der Association drin ist, dann haben die ja eigentlich schon mal 2%, oder? Mhm. Ja. Also in dem White Paper steht auch, ne, also bis zum anvisierten Start im ersten Halbjahr 2020 hoffen wir, dass die Libra Association etwa 100 Mitglieder zählen wird. Ne? Und dann bla bla bla bla bla bla bla. Auch wenn der Organisation die finalen Entscheidungen obliegen, wird Facebook im Verlauf des Jahres 2019 jedoch eine Führungsrolle behalten. Also, den Anspruch geben sie sich da wohl selbst. Okay. Also das steht jetzt in dem White Paper. Ja, dann ist wohl doch ein Facebook-Coin. Ne? Ja. Aber natürlich ist der Coin Mist, ist ja klar. Privat, also wie gesagt, ich würde bei Facebook gehen bei mir eh schon alle Alarmglocken an und wenn die jetzt auch noch meine Wallet verwalten wollen, dann bin ich da eher nicht so euphorisch. Wallet mit KYC only? Ja, natürlich. Ja, das ist ja das Krasseste überhaupt, dass die Wallet einen KYC-Prozess erfordert. Also wie PayPal, ne? Es ist ein gut integriertes PayPal ohne Blockchain. Ja. Es ist wie PayPal, also es ist ein PayPal. Wobei, also Blockchain haben sie ja auch und dann gibt es Validating Nodes, also genau das klingt wirklich dann wie Ripple, ne? Also du kannst da Validator Nodes betreiben auf Antrag und wenn du dann eine Genehmigung hast, dann darfst du auch. Also irgendwie klingt alles sehr seltsam. PayPal ist auch einer der Mitglieder. Aber PayPal ist doch eine eBay-Tochter, ne? Ja, ich weiß nicht, ob es immer so ist. Nee, die wurden verkauft, glaube ich. Die sind eigenständig, damit sie eben auch als Zahlungsmittel für andere Marktplätze in Frage kommen. Seid ihr sicher? Ich meine... Also aber Amazon hat sie immer noch nicht. Moment, ich guck mal. Ja, 2015. Ja, 2015 haben sie sich abgespalten von eBay. Ach so, ja, ja. Ja. Wurde ja auch ursprünglich mal von Elon Musk gegründet, PayPal. Jo. Damals noch unter anderem Namen. Und Peter Thiel, der ja eigentlich auch ein sehr großer Krypto-Fan ist. Ja, ja gut, aber das heutige PayPal hat ja mit denen nichts zu tun. Ich glaube, ursprünglich sollte PayPal ja auch in die Richtung gehen, in Richtung Kryptowährung, aber das haben die so nicht ganz hinbekommen und haben sich dann für den Weg entschieden. Okay, das war vermutlich auch einfacher, ne? Damals, das war ja 1999, oder? Wann wurde PayPal gegründet? 90er Jahre, ne? Ende ja. 90er. Ja. Gut, ich glaube, wir haben eigentlich alle Themen durch, die wir heute besprechen wollten. Vielleicht auch den Monero-Tippbot. Ich ja, wo bleibt denn eigentlich der Hasser? Hattet ihr in meiner Abwesenheit schon über das Monero-Update gesprochen? Ja. Ja. Ich hätte vielleicht noch ein Thema am Ende, das wir anfügen können, aber was ist mit Monero-Tippbot? Das Entwickelt das jemand hier? Ja, der Hassan entwickelt den und der ist mittlerweile im Beta-Test sozusagen. Also der läuft in der Monero Germany-Gruppe, aber nur mit StageNet-Coins. Mhm. Seitdem der läuft, ist die Gruppe über 1000 Nachrichten am Tag, glaube ich, weil die ganze Zeit tippen sich halt Leute und aber es funktioniert sehr gut. Also du kannst halt zum Beispiel auf Nachrichten replyen, wenn du so swipest und dann einfach nur noch slash Tipp und einen Betrag eingeben und dann abschicken und dann schickt der Bot den dem Empfänger oder dem Absender von der Nachricht halt die angegebenen Monero. Zur Verteidigung, und, die 1000 Nachrichten springen halt nicht dem normalen Nutzerverhalten, sondern halt dadurch, dass man den Bot extensiv testet. Und weil StageNet-Coins sind, ja. Genau. Hallo? Und, das und an der Stelle auch noch Shoutout an Tobi für den für die Inspiration oder die Vorlage des IOTA-Tipp-Bots. Hallo? Hi, Hassan. Hallo. Hi, Tobi. Hi, Hedgy. Hi, alle. Servus. Schön, dass wir dich hier haben. Es ging gerade um deine Kreation. Welche? Den Monero. Ja, der Monero Tipbot, der ist, ich war ja im letzten Stammtisch, hatte ich ja, also ich weiß nicht, ob es im letzten war, aber das letzte Mal, als ich da war, hatte ich ja davon berichtet. Mhm, stimmt, ich erinnere mich. Und mittlerweile ist es soweit. Der Bot ist fertig, fast fertig. Wir sind in der Testing-Phase und ja, testen den Bot und gucken, ob ich noch hier und da ein paar Bugs finde. Magst du mal erklären, wie der funktioniert? Ja. Also es ist eigentlich ganz simpel. Du hast einen Bot in Telegram, der Gruppen accessible ist. Wie nennt sich das? Ja. Ist der wie ein Teilnehmer der Gruppe? Genau. Kann also in eine Gruppe hinzugefügt werden, kann aber auch ohne Gruppen arbeiten. Und dann hast du 5 Commands. Du kannst... Also sagen wir, du hast den Bot in die Gruppe mit reingenommen, dann kannst du dort den Command Tipp ausführen und damit einen anderen taggen. Also jeder kann das machen, oder? Genau. Jeder, der unbekannt ist quasi für den Bot, kann das erstmal machen, der auch gar keinen Account hat, nichts. Kann das eigentlich machen, wird dann natürlich scheitern, weil keine Balance. Aber jemand, der, sagen wir mal, eine Balance hat, kann dann... Sag mal, wie man zu der Balance kommt. Indem man den Bot startet. Also in Telegram startest du Bots, indem du in die PM gehst und auf den Start-Button klickst. Das heißt, die Textbox, wo du normalerweise was reinschreibst in den PM, ist beim allerersten Start des Bots mit einem Button versehen. Und das ist der integrierte Start-Command. Und sobald du den klickst, startet der Bot und bekommt quasi diesen Start-Command mit. Und da lege ich dir einen Account an, label das mit deiner User-ID, so dass ich dich auch erkenne, auch wenn du dein Username änderst. Und dann kannst du eigentlich schon lostippen, wenn du ein Deposit gemacht hast auf die Adresse, die generiert wurde für deinen Account. Wo liegen die Private Keys dafür? Die liegen auf dem Server, da wo der RPC-Daemon läuft. Und das ist auch der einzige Nachteil eigentlich an diesem Bot. Und ich versuche das jetzt über das CCS-Funding, was ich gestartet habe, so ein bisschen zu mitigieren, indem ich eben das Core-Team von Monero dazu bewege, diesen Bot zu hosten. Oder zumindest den RPC-Daemon, den du ja startest mit dem Wallet-File. Der Bot könnte überall laufen. Okay, und sagen wir, du machst ein Deposit und hast jetzt StageNet-Coins. Momentan läuft es auf StageNet. Dann kannst du schon lostippen. Also entweder tippst du auf den User, indem du ihn taggst mit dem @-Zeichen oder ohne Tag, einfach nur den Username angeben. Oder kannst zum Beispiel, wenn du replies auf Nachrichten, die von dem User kommen, kannst du einfach den Tipp-Command ohne Username angeben und tippst dann den entsprechenden Betrag. Du kannst withdrawn, du kannst depositen, du kannst tippen, du kannst senden. Es gibt ein Send-Command, das heißt, du kannst auch ganz normale Adressen nehmen und dahin senden. Zum Beispiel auch, wenn du deine Coins runterziehen willst auf deine eigene Wallet. Genau. Mhm. Der Unterschied wäre dann, bei einem Withdraw ist es einfach alles. Ich mache ein Sweep All und du bekommst dann einfach alles, was auf der Balance ist und hast am Ende letztendlich auf der Balance 0. Und Send ist einfach ein Betrag, je nach Wunsch. Was in, welcher Sprache, in welcher Sprache schreibst du den Bot? In Go. Okay. Und gibt's da, ich glaube, wir haben darüber mal berichtet, ne? In Go gibt's auch die Schnittstelle zur RPC, oder? Ja, mit genau. Einer, also ich habe ja Library. Ich habe ja die Library geschrieben für die RPC Demons. Ach, die ist von und, dir? Ja, die kommt von mir. Okay. Also der Bot ist quasi, ja, also nutzt das Ökosystem, was mhm. wir geschaffen haben mit der Gruppe in Telegram. Und ja, basiert halt darauf. Und was ich noch vergessen habe, es gibt noch einen Giveaway-Command. Das heißt, man kann in der Gruppe, und das ist auch nur ein Gruppencommand, ein Giveaway starten mit einem entsprechenden Betrag. Und der Erste, der dieses Giveaway claimt, bekommt dann die Moneros. Voll nice. Kann das denn der IOTA-Tipbot denn auch? Also die Giveaways kann er nicht, aber sonst. Ja, also ich kenne diese Bots von Reddit, damals bei Dogecoin 2013, als ich angefangen habe im Krypto-Bereich. Da gab es auch auf Reddit so einen Doge-Tipbot, der genau gleich funktioniert, auf die gleiche Art und Weise. Ne? Also von der Benutzung. An der Stelle sollte man vielleicht auch erwähnen, woher die Inspiration für dieses Feature kam. Ja. Okay, Hassan hat sich gemutet. Das kam vom Lightning-Tipbot, den es auch über auf Telegram gibt. Da gibt es im Prinzip dieselben Features, senden, receiven, deposit, withdrawal und halt noch eine Menge Glücksspieloptionen. Und beim IOTA-Tipbot ist der auch für Telegram? Ja. Also wir haben den sowohl in Telegram als auch in Discord laufen. Okay. Hast du es auch in Go geschrieben? Nee, der ist nicht in Go geschrieben, in Java ist der geschrieben. Aber jeder, der den das erste Mal startet, bekommt eine automatische Balance von 5 IOTA. Leider ist durch das Network-Update gerade bei IOTA der Tipbot im Maintenance-Modus. Also ihr könnt ihn jetzt heute noch nicht ausprobieren. Wir arbeiten aber aktuell dran, dass wir eine stabile Verbindung wieder... Also es sollte eigentlich funktionieren. Ich hatte jetzt das Wochenende nicht viel zu tun. Aber ich denke, so im Laufe der nächsten 1-2 Tage wird er wieder laufen. Nice. Voll nice. Auf jeden Fall gute Arbeit, die ihr da leistet. Ich denke, das kann riesig werden. Ne? Telegram hat ja 300 Millionen Nutzer. Discord, keine Ahnung. Aber die Zielgruppe ist auf jeden Fall gegeben. Ja, ich hoffe doch. Also das ist ja auch mein Ziel, dass das dann... Also das ist ja erstmal nur ein Bot jetzt, mit dem man halt tippen kann und senden kann. Normalerweise könntest du den Bot natürlich auch missbrauchen als Wallet, wenn du weißt, die ist zwar custodial, aber wenn du weißt, es ist eine, ja, der Hoster oder der Owner des Wallets ist eine Person, der man vertrauen kann. Deswegen auch mein Proposal an das Core-Team, dass das Core-Team eben, weil die haben nämlich entsprechende Hardware und betreiben eigene Nodes. Hat sich jemand von denen schon dazu geäußert? Noch nicht, leider. Ich versuche so ein bisschen das Sentiment zu erfahren der Community, wie die dazu stehen. Und die einzelnen Personen haben sich zwar gemeldet, also innerhalb der oder aus der Core-Community, Core-Gruppe. Ja. Und ich bin ja auch in dem, ich bin ja auch Mitglied in dem Monero Ecosystem seit, ich weiß nicht mehr, einem Monat oder so. Da liegt ja auch die Go-Lib drin für die Monero RPC-Demons. Demon und Wallet. Und da hat sich schon zum Beispiel einer gemeldet und hat das ja, positiv kommentiert, hat gemeint, ja, das ist nicht schlecht, aber wir müssen echt drauf aufpassen, dass das von jemandem aus dem Core-Team übernommen wird und so weiter. Also die Vision ist klar. Ich versuche das irgendwie so rüberzubringen, dass es halt eine Sache ist, die nicht irgendwie nur von mir kommt und für Telegram ist oder sowas, sondern das soll etwas Großes werden, wo du das erste Mal tatsächlich in Telegram eine Integration hast für Monero und Tausende von Leuten das nutzen können. Und das klingt so, als könnte das ja auch offiziell werden. Quasi ein offizielles Wallet oder ein offizieller Tipbot von Monero. Genau. Also wenn ich das Ding open source, was ich ja machen werde, hast du natürlich die Möglichkeit, das Ding zu nehmen, kopieren, vielleicht sogar abändern, wer weiß, dann laufen lassen. Hm. Und dann kann man davon ausgehen, oder ich gehe davon aus, dass es dann mehrere Bots geben wird. Und es soll halt diesen einen offiziellen Bot geben, der von dem Core-Team betrieben wird. Und da kann man sich dann, da weiß man, okay, der ist safe, das kann kein Scammer sein oder sonst wie. Exit-Scams kann es da nicht geben. Und das ist mein Ziel eigentlich. Sehr schön. Ich habe übrigens heute gesehen, vor einem Monat gab es einen Post, da hat jemand eine Bibliothek für Monero veröffentlicht, in der für Rust, die Programmiersprache Rust. Ja, das haben wir auch aufgenommen in das Ökosystem. Ah ja, sehr schön. Wollte ich nur kurz erwähnen. Also für alle Leute, die den Tipbot mal ausprobieren wollen, ich finde das nämlich immer, klar, wir können darüber reden, aber wenn man den tatsächlich mal ausprobiert, dann bekommt man da noch ein anderes Gefühl dafür. Der Handle auf Telegram für die Gruppe ist Monero Gear. Ich habe den Link auch hier in die Shownotes zu dem Video gepostet und wir werden die auch in die Shownotes zu dem Podcast posten. Einfach in die Gruppe beitreten und dann mal freundlich fragen, ob euch jemand ein paar StageNet-Coins schicken kann und dann könnt ihr das einfach mal ausprobieren, weil wenn ihr das mal benutzt, also so war es zumindest bei mir, ich habe das benutzt und ich habe mir dann auf einmal vorgestellt, was ist das denn für eine Möglichkeit, wenn ich mit Leuten chatten kann und ich kann denen Sachen tippen direkt, was kann man damit alles machen, ja, es gibt ja zum Beispiel die Telegram-Gruppe Monero Market, wo Leute sagen können, hey, ich bin Designer, ich bin Programmierer, ich bin Handwerker, keine Ahnung, ich mache eine Arbeit für Monero, da könnte man die Bezahlung ja schon innerhalb von Telegram abwickeln. Und gerade was Userfreundlichkeit angeht, finde ich das ein Schritt in die richtige Richtung, weil die meisten Leute kennen Telegram oder viele Leute, die auf Telegram sind, haben auch schon mit Bots interagiert. Ja, keine Ahnung, Capture-Bots oder Statistik-Bots oder News-Bots und so weiter. Deswegen, ich glaube, hier wird einem nochmal unter die Arme gegriffen, tatsächlich mit Monero sich näher auseinanderzusetzen und einfach die Benutzung voranzutreiben. Und wir hatten das ja auch schon im letzten Podcast schon angesprochen. Allein, dass die Transaktionen on-chain sind, bedeutet ja auch schon ein Benefit für das Monero-System als solches, weil wir einfach mehr Transaktionen haben, mehr Decoys haben und damit auch eine bessere Entropie und Privatsphäre. Auch im StageNet momentan. Im StageNet momentan, genau. Ja, nee, aber auf jeden Fall cool. Finde ich mega nice. Ich habe leider nur kein Telegram mehr. Ich habe das auch mal gelöscht aus Gründen der Privatsphäre, weil ich da so ein paar Dinge gelesen habe, die mir nicht so gut gefallen haben. Aber ich weiß, dass viele Krypto-Leute Telegram nutzen für ihre Gruppen. Also ich meine, es gibt Monero-Gruppen auf Telegram mit 7.000, mit 10.000 Mitgliedern. Und da kannst du dir natürlich vorstellen, ein Bot da einfach mal reinzuschmeißen, bringt direkt super viel Adaption. Und was ich auch nice finde, ich habe das gerade eben mal eingeblendet, ich blende das mal nochmal ein. Hier im Bot wird dir sogar gesagt, wie viele Outputs, unspent Outputs du noch hast. Ja, weil du kannst ja nur tippen tatsächlich, auch wenn du einen unspent Output zur Verfügung hast, der eine bestimmte oder die nötige Größe auch tatsächlich hat. Und hier wird mir zum Beispiel beim Balance Command wird mir angezeigt, ich habe eine Balance von 157 Monero. Ja, Leute, bleibt sitzen, das sind nur StageNet Coins. Und die Unlocked Balance sind 56 Monero. Und da bekommt man direkt ein Gefühl dafür, wie das denn überhaupt funktioniert. Ja, ich muss jetzt hier noch ein bisschen warten, bis tatsächlich meine Balance und Unlock Balance wieder gleich ist, weil ich muss ja 10 Blöcke abwarten, also ungefähr 20 Minuten, bis ich eine empfangene Transaktion wieder ausgeben kann. Und wenn ich Wechselgeld zurückbekomme, ist das ja letztendlich eine empfangene Transaktion. Ja, genau. Sieht man ja auch bei der GUI Wallet und bei der CLI Wallet auch. Bei der offiziellen, ne? Hast du auch immer Balance und Spendable Balance oder wie heißt das, wie hast du es genannt? Unlocked. Unlocked, Genau, und eben das mit dem Wechselgeld ist ja bei Monero ebenso. Man sendet nicht den genauen Betrag, sondern gibt ein bisschen mehr und bekommt dann Monero zurück, wie Bargeld, ne? Alex, vielleicht können wir den Link sharen. Ich weiß nicht, ob das hier geht, aber das CCS-Proposal läuft ja noch. Ich fände es ganz cool, wenn die Leute uns unterstützen würden. Das ist noch eine ongoing discussion dort. Ich versuche das. Ich habe es gerade mal in YouTube reingepostet, werde ich auch in die Shownotes für den Podcast dann hier packen. Also für die Leute, die jetzt nur die Audiospur hören, in den Shownotes findet ihr den Link dazu. Und genau, das ist super wichtig, weil es geht ja jetzt darum, hier Funding zu kreieren. Und ich denke, für die Leute, die es jetzt vielleicht noch nicht wissen, Monero ist ja crowdfunded alles. Das heißt, es gibt hier keinen Founders Reward oder so ein Teil von der vom Block Reward wie bei Dash, sondern wenn Sachen gefundet werden, dann nur, weil die Community das crowdfundet. Und genau, Hassan hat hier jetzt bei GitLab auf dem Monero Repo seinen Proposal eingereicht, das wird gerade noch so ein bisschen diskutiert, ein paar Leute äußern Kritik, müssen wir sehen, wie es läuft, aber eventuell landet das dann auf dem CCS, also auf dem Community Crowdfunding System, und dann kann man da spenden, wenn man das unterstützenswürdig findet. Genau, und ich bin angewiesen auf Likes und Upvotes, Thumbs Up und Herzlein. Ja, fänd ich cool, wenn ihr mich unterstützen würdet. Ja, gerne. Sag noch mal, wie man das findet am besten. Ich poste den Link mal hier auch in den Jitsi-Chat. Also ich habe mir dafür extra einen Account bei Monero Repo angelegt. Hab dann auch ein nettes Kommentar geschrieben, weil ich habe so Bock, mir juckt's richtig unter den Fingern. Ich habe selber eine Telegram-Gruppe, wo ich praktisch für meinen eigenen Podcast die Leute da koordiniere, und einfach so ein Tippbot ist super geil, um Leute auf Monero aufmerksam zu machen, ja. Und ich sehe es eigentlich schon so, Telegram-Tippbot, der erste Schritt ins Monero-Ökosystem, der zweite Schritt ist die Mobile Wallet, der dritte Schritt ist die GUI, und der vierte Schritt ist dann so, keine Ahnung, wirklich Hardcore Monero, ich lasse eine Fullnode laufen auf einem Raspi oder sonst irgendwas. Sehr schön, also für die Zuhörer, das ist der Link repo.getmonero.org, und dort unter den CCS Proposals findet man den Merge Request von Hassan. Genau. Hast du ungefähr eine Vorstellung, Hassan, wie lange das noch dauern wird, bis man da, bis es vielleicht seinen Weg ins CCS findet? Ich versuchte da ja mit vielen Leuten zu kommunizieren, was das angeht. Die große Hürde ist ja eben, das Core-Team dazu zu bewegen, zu hosten. Ne? Ich rede auch mit verschiedenen Leuten, Entwicklern und Leuten aus dem Core-Team. Und ich habe bis jetzt positives Feedback bekommen. Nur es ist keine klare Aussage. Deswegen weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Das, was man im CCS-Proposal sieht, das ist ja eigentlich nur für die Öffentlichkeit, damit die Community wirklich kommen kann und kommenten kann, weil es gab ja auch ein Reddit-Thread dazu, war jetzt nicht so aktiv. Und ich muss auch bei einem Proposal selbst schauen, dass ich Support, das Proposal supporte, also selbst Marketing mache quasi. Und mein Weg da ist halt, gezielt mit den Leuten zu sprechen aus dem Team. Ja, und ich habe bekomme positive und halt also positives Feedback und auch Kritik. Und deswegen weiß ich noch nicht, wie der aktuelle Status so eigentlich ist, ob das was wird oder nicht. Ich habe aber was im Petto. Also ich werde das Proposal noch ändern. Hauptsächlich bezüglich des Amounts. Es sind ja momentan 25 XMR. Und angedacht waren ja, ich glaube, 10 oder 12. Und ich glaube, ich werde dann doch den Schritt wagen und die Hälfte davon, also sagen wir 25 haben wir jetzt, 12,5 werden dann für mich, und die restlichen oder die anderen 12,5 will ich in den Milestones so angeben, dass die Community versteht, dass das Geld dann an das Core-Team geht, zwecks Hosting-Kosten oder wie auch immer. Also es ist dann nochmal so ein Ansporn für das Team, zu sagen, okay, das ist jetzt nicht nur ein Proposal, wo der Proposer was bekommt, sondern auch wir unterstützt werden. Und die Community will damit aussagen, okay, wir wollen das, und deswegen sind wir auch bereit, die 25 zu funden. Ich werde auf jeden Fall später noch mir dann einen Account machen und auch liken und ein bisschen was dazu schreiben. Ich habe es schon live getan. Nice. Wie sieht es denn aus, Hassan, jetzt von der technischen Seite? Also wir testen den Bot gerade und du sagst, du fixst die Bugs. Wenn jetzt, sagen wir mal, vom Core-Team grünes Licht kommt und Fluffy Pony sagt, okay, ich nehme das unter meine Fittiche, wie schnell würde der Prozess dann aussehen, bis das dann tatsächlich live geht, dass wir in der Monero Germany Gruppe das auch mit dem Live-Net benutzen könnten? Also der Live? Du bist gemutet gerade. Jetzt nicht mehr, ne? Nee. Jetzt. Okay, der Live-Gang ist eigentlich simpel. Der dauert, würde nicht lange dauern. Was ich bis dahin auf jeden Fall machen muss, und das werde ich erst dann machen, wenn ich in dem Funding-Prozess bin, also wenn der Merge-Request quasi gemerged wurde und das Funding beginnt, würde ich anfangen, das wirklich schön und nochmal refactoren alles und alles schön runterschreiben, würde ich den Code nochmal verbessern. Und der Live-Gang wäre dann letztendlich, ja, nach dem Open-Sourcen, da müsste ich nochmal mit den Leuten sprechen aus dem Ecosystem, ob die das upvoten und oder reinvoten in das Ecosystem. Da wird ja nach Vote entschieden. Ja, und wenn das dann durch ist, würde ich mich mit einem von dem aus dem Core-Team treffen und die Übergabe machen. Und letztendlich, was braucht man dafür? Ein RPC-Daemon, der irgendwo läuft, und den Bot, den man hosten muss oder starten muss, indem man in Telegram sich einen API-Token besorgt für den Bot und dann einfach den Code dann in Binary-Format laufen lässt. Fluffy ist ja auch relativ aktiv in Telegram. Vielleicht hilft das ja irgendwie. Ja, ich bin im Gespräch mit ihm. Und jetzt, wenn man sich das Proposal durchliest, da wurde ja dann Kritik ausgedrückt, dass es eine Custodial Wallet ist, und wenn ich den richtig verstehe, ich glaube, der Ors Needs F2P hat ja dann gemeint, man könnte das auch mit relativ wenig Aufwand non-custodial machen. Wie ist da deine Sicht auf die Dinge? Ja, ich habe ja mit ihm gesprochen, er ist der Erfinder des Reddit-Bots. Wir haben uns ausgetauscht in Telegram, und ich weiß nicht, was er meint damit, weil das ist nicht machbar. Du kannst nicht non-custodial werden. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Außer, dass du Third-Party-Apps benutzt, die du dann auch nochmal selbst schreiben musst und den Leuten verteilen musst. Aber einfach so ist das nicht machbar. Was bedeutet denn Custodial? Dass jemand halt die Keys hält. Genau. Nicht du. Okay. Aber meine Güte, das ist halt ein Tippbot. Da sollst du nicht dein Vermögen drauf lagern, sondern halt ein bisschen Kleingeld, was du halt an Leute verteilst. Ich würde jetzt ehrlich gesagt kein so großes Drama drum machen, ob es jetzt Custodial ist oder nicht. Also ich kann es insofern verstehen, klar, ich speichere da kein Vermögen, du speicherst kein Vermögen, aber wenn da 10.000 Leute den Bot benutzen, die Masse, genau, dann wäre da natürlich schon ein gewisser Honeypot da. Aber ich finde deswegen den Vorschlag ganz gut, dass wir sagen, wir geben das eben einem Trusted Member aus der Community, und da ist es dann egal, ja. Also wenn wir, ich meine, Fluffy Pony vertraue ich mit meinem Leben. Deswegen, da würde ich jetzt auch sagen, ja, also, dass wir in den Genuss von dem Tipwort kommen können, in den sauren Apfel müssen wir halt beißen. Irgendwo gibt's halt immer den Trade-off. Ja. Und sollten die Leute sagen, das kam ja auch einmal auf, dass ich dann einfach hoste, wenn ich doch die Trusted Person bin. Das möchte ich ja nicht. Also auch wenn ich Code-Contributor bin und irgendwie im Ecosystem bin und Mitglied bin, ich möchte das einfach nicht. Und das habe ich auch explizit gesagt. Das ist eine Sache, also da ist wirklich, also das ist ein Do-or-Die-Thing. Wenn das Proposal funktioniert und durchgeht, dann bedeutet das, das Core-Team wird hosten. Und wenn das Core-Team dagegen ist, dann kann ich eigentlich nichts mehr machen, und dann bin ich auch nicht bereit, selbst zu hosten. Und ich möchte das nicht und würde es einfach abgeben. Oder einfach nur Open Source, und die Leute können damit machen, was sie wollen. Das heißt, wenn du den Code Open Sourcen würdest, dann könnte immer noch irgendjemand sagen, also vielleicht jetzt ein dummes Beispiel, aber da könnte ich sagen, okay, dann hoste ich den Bot in meiner Gruppe und trag dafür dann die Verantwortung. Weil das ist ja eigentlich das große Problem, ne? Wenn du die wenn du den Bot hostest, dann trägst du die Verantwortung letztendlich dafür, was die User damit machen. Und eigentlich kannst du es ja gar nicht kontrollieren, auch gerade wenn der Bot außerhalb von Gruppen benutzt werden kann, oder? Genau. Du könntest ja, wenn du shady bist, einfach den Code nehmen. Der ist ja dann Open Source. Könntest da eine Dev Donation einbauen mit jeder Transaktion, die gemacht wird, also jedem Tipp. Und könntest das zum Beispiel für dich so ausnutzen. Du könntest das dann auch bekannt machen und sagen, hey, das ist ja meine Gruppe letztendlich. Ich bin der Botbetreiber und das ist ein Wallet, was bei mir jetzt gehostet wird. Wenn ihr mir traut, nutzt es einfach. Aber du könntest ja trotzdem codeseitig Sachen machen, die der Code ursprünglich so nicht vorgesehen hat. Deswegen, das ist halt so die Sache mit Open Source, ne? Also steht dir ja frei zur Verfügung, was du machst. Vor allem mit einer MIT-License kannst du damit machen, was du willst. Und ja, deswegen ist eigentlich hier das Ziel, wirklich jemanden zu finden, der trusted ist oder von der Community so trusted, als so trusted angesehen wird, dass es ausreicht, wenn es auch nur einfach nur einer macht, der einen Namen hat und ja, vielleicht nicht unbedingt im Core-Team ist. Wieso hast du es jetzt noch nicht Open Source gemacht? Ich wollte damit vermeiden, dass es sichtbar ist, letztendlich. Okay. Er wartet halt noch auf Approval wahrscheinlich. Genau. Ja, ich wüsste jetzt nicht genau, was dagegen spricht, es jetzt schon den Code zu veröffentlichen. Vielleicht würde es ja vielen helfen, eher dafür zu stimmen, wenn sie mal einen Blick reinwerfen können. Also den Schritt oder den Milestone habe ich ja auch angegeben. Oder den Schritt aus diesen mehreren Milestones, da ist der mit inkludiert. Ich wollte halt vermeiden, dass eben genau das passiert, dass die Leute dann zum Beispiel anfangen, diesen Bot zu nutzen, weil er ist ja schon bereits benutzbar, weil wir den ja schon am Laufen haben. Und das könnte jeder andere genauso machen mit seiner Gruppe. Und das würde also alles irgendwie zunichte machen, was ich da im Proposal anpeile. Und zwar, dass es eben nur eine Version davon gibt. Und das wäre dann die offizielle Version. Zusätzlich hast du halt das Problem, dass jeder dann einfach den Bot startet, auch wenn er nicht gefundet ist. Und dann fragt sich die Community, warum sollen wir dafür überhaupt noch Geld geben? Wenn so ein halbfertiger Bot dann schon läuft, dann brauche ich für den ganz fertigen ja eigentlich nichts mehr bezahlen. Genau. Einmal das und vor allem, ja, und wenn die das auch machen möchten, dann sollen sie es halt machen, aber dann bitte nach dem Live-Gang. Alles klar. Cool, schön, dass wir mal so einen Einblick bekommen haben, auch von Leuten, die etwas für Monero entwickeln. Finde ich mega geil. Ich habe auch vor, mich irgendwann mal in irgendwelche Themen da reinzuarbeiten. Ich habe auch richtig Bock, irgendwas zu programmieren. Haben wir noch irgendwelche Themen? Also ich habe vielleicht nur noch mal ein kurzes Update. Ich hatte ja in der letzten Sendung gesagt, dass ich dieses Standalone GUI-Wallet eigentlich diesen Monat besprechen wollte und fertig haben wollte. Das hat sich nochmal verschoben, weil ich gesehen habe, dass letzten Monat der Raspberry Pi 4 angekündigt wurde mit 4 GB RAM und ich dann doch eher den nehmen würde, statt diesen China-Computer, den ich mir da letztes Mal ausgesucht hatte. Und ja, der neue Raspberry Pi soll wohl ab 1.8. verfügbar sein und wenn alles klappt, kann ich dann eben zur August-Ausgabe die Einrichtung des Full Nodes melden. Mal schauen. Und dann wahrscheinlich 1-2 Monate später sogar noch mit RandomX. RandomX, hilf mir kurz. Die wollen ja den Proof of Work wieder umstellen, diesmal auf RandomX, der ja noch performanter für jetzt nur Full Node sein soll. Also wenn du keinen Miner laufen hast, sondern nur eine Full Node, dann soll das auch auf jetzig verfügbaren Raspberry Pis gehen. Okay. Aber ja, auf jeden Fall ein super spannendes Projekt, da freue ich mich auf dein Update dann im August. Ich hoffe auch, dass ich, also wie gesagt, angekündigt ist der Raspberry Pi schon, in USA kann man den wohl auch schon kaufen. Auf der Seite, wo ich die sonst immer kaufe, hier der Raspberry Pi Shop, war er eigentlich angekündigt zum 12.07. Und als ich dann am Freitag mal reingeguckt habe, war es aktualisiert auf 1.8. Ich hoffe, das wird nicht noch weiter nach hinten verschoben, aber in der nächsten Sendung sind wir klüger. Alles klar. Ja, also von meiner Seite, ich habe auch keine Themen mehr. Ich fand es aber trotzdem eine super interessante Unterhaltung mal wieder. Ja, auf jeden Fall. Gefällt mir vor allem, dass wir hier heute viele Gäste hatten. Ja, genau. Also an dieser Stelle danke für alle Leute, die sich die Zeit genommen haben, sowohl im Jitsi-Chat teilgenommen haben, als auch natürlich bei YouTube zugeschaut haben. Ja, hat Spaß gemacht, auch mal wieder mit Tobi zu quatschen. Ja, genau. Throwback. An dieser Stelle wollte ich nur noch erwähnen, für alle Leute, die den Podcast abonnieren wollen, wir haben da Schwierigkeiten, unseren Podcast bei iTunes einzureichen. Aber das hindert euch nicht daran, den Podcast auch zu abonnieren. Das ist nur ein bisschen komplizierter, aber ich denke, wer sich mit Monero beschäftigt, sollte das hinbekommen. Ihr müsst da einfach nur den Feed in eure Podcast-App einfügen. Und das könnt ihr auch mit der offiziellen Podcast-App von Apple machen. Genau. Genau. Ich kann das mal in die Kamera halten, wenn ich mein Display ein bisschen dunkler mache. Wenn man hier unten in der offiziellen Apple Podcast App auf Mediathek, auf den Mediathek-Reiter hier unten geht, dann kann man hier oben auf Bearbeiten und dann steht da Podcast per URL hinzufügen. Und dann kann man da unseren Feed auch, die Feed-URL hier einfügen, dann kann man den auch so abonnieren. Genau. Was passiert denn eigentlich, wenn ein iPhone-Nutzer unsere Webseite aufruft und dort auf den Abonnieren-Button klickt, geht die Podcast-App dann automatisch auf? Das ist eine interessante Frage. Das habe ich noch gar nicht probiert. Das wäre, glaube ich, der einfachste Weg. Auf jeden Fall, die Webseite heißt natürlich moneromumble.de, einfach alles zusammengeschrieben, und der Reiter ganz links oben heißt Podcast-Feeds, und da könnt ihr dann den MP3-Podcast-Feed auswählen und der ist hier ein bisschen versteckt. Aber wir können den auch nochmal als Plaintext einfach so in die Shownotes posten. Das ist einfach hier https://moneromumble.de/feed/mp3. Und wenn ihr das einmal gemacht habt, dann seid ihr da immer auf dem Laufenden. Ihr bekommt die neuen Folgen direkt aufs Gerät gepusht und könnt dann da immer mithören. Ja, genau. Ich denke, das war alles. Falls irgendjemand von euch noch was hat, dann könnt ihr mir jetzt gerne ins Wort fallen. Ansonsten bedanke ich mich, wie gesagt, nochmal für die fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Und wie ihr wisst, wir treffen uns jeden zweiten Sonntag im Monat um 18 Uhr deutsche Zeit hier im Jitsi-Chat oder auf meinem YouTube-Kanal als Livestream. Und das hier ist ein offenes Event, genauso wie alles bei Monero offen ist. Deswegen, hier kann jeder mitmachen. Ihr könnt auch kommen, wenn ihr Fragen habt. Ja, also ich denke, wir sind da gerne bereit, ein paar Fragen für Monero von Monero zu erklären. Und genau, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Monat und bis zum nächsten Mal. Ciao, danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.